8. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Mädchen, es ist Winter. Autor unbekannt. Mädchen, es ist Winter, der wollige Schnee. Weiß wie dein Busen, deckt Täler und Höh. Horch, wie der Nordwind ums Häuschen herpfeift. Hecken und Sträucher sind lieblich bereift. Mädchen, es ist Winter, die Bäche sind Eis. Dächer der ländlichen Hüttchen sind weiß. Grau und ehrwürdig im silbernen Flor hebt sich der stattliche Kirchturm empor. Mädchen, es ist Winter, mach Stübchen fein warm. Setz dich zum Ofen und nimm mich in Arm. Lieblich und kosend wie rosigter Mai führt uns die Liebe den Winter vorbei. Drehst du mit Fingern so reinlich als Wachs, seidene Fäden von silbernem Flachs. Schütt ich die Achel dir schäkern vom Schurz, mache die Nächte mit Märlein dir kurz. Mädchen, es ist Winter, o, wärst du schon mein, schlüpf ich ins blühende Bettchen hinein. Nähm dich, mein zärtliches Liebchen, in Arm, trotze dem Winter, denn Liebe macht warm. Ende von Mädchen, es ist Winter. Gelesen von Franzer.